Moin, moin. Ja. Sie haben heute aber gute Laune. Hab ich doch immer. Nun fragen Sie schon. Was denn? Die Fortbildung, wie es war. Ich will's gar nicht wissen. Immer noch sauer, weil Sie nicht hin durften? Ja, natürlich. Aber für die von der Verwaltung, da gehöre ich halt schon zum alten Eisen. Das denken die bestimmt nicht. Wie alt waren denn die Teilnehmer, so im Schnitt? Naja, Mitte 30? Ja, sehen Sie. Mensch, Packi, die glauben, sie haben schon alles drauf. Bei Ihrer Erfahrung? Deswegen hat man Ihnen das nicht genehmigt. Ich kann mich ja für eins von diesen Vorbereitungsseminaren melden. Mit Vollgas in den dritten Lebensabschnitt. Dafür kriege ich bestimmt frei. Jetzt lösen wir erstmal den nächsten Fall. Zusammen mit unserem neuen Kollegen. Und dann stellen Sie den Antrag einfach nochmal. Was denn für ein neuer Kollege? Respekt. Von Erhard Schmid. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich wollte hier parken, so wie immer, und da habe ich sie zwischen den Autos liegen sehen. Ist sie erschlagen worden? Wie kommen Sie darauf? Was sieht so aus? Frau Jahrstein, habe ich das jetzt richtig verstanden? Sie arbeiten hier im Erdgeschoss, in dem Café. Genau, im Marabu. Interessanter Name. Das ist so eine Art afrikanischer Storch. Marabu. Eine multikulturelle Begegnungsstätte. Für Geflüchtete in erster Linie. Die brauchen schließlich auch einen Ort. Die Tote, die heißt Jutta Quiri. Sie hat hier im Haus gewohnt, im dritten Stock. Kennen Sie die Frau? Nur vom Sehen. Aber Sie können ja mal meinen Bruder fragen. Der wohnt auch hier. Und der weiß alles über jeden. Das kann ich Ihnen sagen. Sie können die Tür offen lassen. Die Spurensicherung kommt gleich. Übrigens, die Tatwaffe ist aufgetaucht. Okay. Eine Metallstange lag unter einem der geparkten Wagen. Also, so ein Wohnblock, das wäre nichts für mich. Ist mir irgendwie zu anonym. Aber Frau Gentner, das sind doch Klischees. Die Bewohner haben vielleicht ein super Verhältnis. Über 10 Etagen? Unser Opfer hatte jedenfalls eine schöne Wohnung. 2 Zimmer, Balkon, Ausblick über Saint-Louis. Boah, ist doch ideal für jemanden, der alleine lebt. Stimmt. Keine Hinweise auf eine zweite Person. Darf ich? Kommt darauf an. Sabine, also meine Schwester, die hat mich gerade angerufen. Sie meinte, dass die Polizei vielleicht mit mir sprechen will. Sie sind doch von der Polizei? Ich kann es noch gar nicht glauben. Haben Sie Frau Quiri näher gekannt? Jutta? Nein. Nein, nein. Wir mochten uns das schon, aber nicht in diesem Sinne. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Markus Jahrstein, 9. Stock. Packe. Mordkommission Saint-Louis. Meine Kollegin Gentner? Ihre Schwester sagt, Sie wüssten hier über jeden Bescheid. Über jeden? Nein. Nein, nein, das wäre übertrieben, aber in der Tat, wenn man die Augen offen hält, man kriegt natürlich das eine oder andere mit. Und was haben Sie so mitgekriegt? Was den Mord betrifft, nichts. Gar nichts, aber ich kann Ihnen versichern, Jutta Quirin war eine kluge Frau, belesen, interessiert, auch politisch. Kein Wunder, dass sie auf dem Sprung nach Berlin war. Ich nehme an, das ist Ihnen bekannt. Nein. Unser Dr. Becher ist Ihnen doch sicher ein Begriff. Der Abgeordnete. Eigentlich war sie bei der Stadt beschäftigt, halbtags, aber nebenbei hat sie Dr. Bechers Aktivitäten koordiniert hier im Wahlkreis. Mit Erfolg, muss man sagen. Deswegen wollte er sie nach Berlin holen. Vor ein paar Tagen erst hat sie sich ein neues Kostüm gekauft und einen Hosenanzug fürs große Parkett. Sind Sie über alle Mieter so gut informiert? Man tut, was man kann. Aber wie gesagt, meine Schwester übertreibt gerne. Das war schon immer so. Hier wohnen 48 Parteien. 136 Personen, um genau zu sein. Wie soll ich da über jeden... 136? Da haben wir ja einiges zu tun. Ich könnte Ihnen vielleicht dabei behilflich sein. Sie? Kommen Sie. Ich zeig's Ihnen. Das ist so eine Art Übersichtsblatt. Mhm. Jutta Quirin, 26.03.1982. 1,67. Größe wahrscheinlich. 55 Kilo, Augenfarbe blau. Dann kommt was zum Charakter? Warmherziger Typ, fast mütterlich, aber ehrgeizig. Kein Wunder bei den Eltern. Die haben größten Wert darauf gelegt, dass sie beruflich vorankommt, hat sie mir mal erzählt. Ja, und dann folgt das, was man eben so mitkriegt. Verstehe. Das sind ja x Seiten. Kommt halt einiges zusammen im Laufe der Zeit. Wird bei Ihnen nicht anders sein. 24.03. 14 Uhr, JQ. Jeder hat natürlich seine eigenen Initialen. Ach so, ja. Ja, klar. JQ zum Einkaufen. Rückkehr 15.30 Uhr, drei schwere Tüten, Kasten Sprudel, Kasten Bier, Sekt. Beim Tragen geholfen. Das war für Ihren Geburtstag. Ich nehme an, den hatten Sie auch im Blick. Ja, ja, das kommt hier. Augenblick. Ah. 26.03. gratuliert, Geschenk überreicht. Reiseführer Berlin. Abends 12 Personen. Damit ich das richtig verstehe, solche Aufzeichnungen haben Sie über jeden, der hier wohnt. Protokolle, ich nenne das Protokolle. Und was machen Sie damit? Nichts, ich sammle Informationen. Wer weiß, wofür man die mal gebrauchen kann. Wir sehen es ja, die Welt ist schlecht. Da kann es nicht schaden. Was machen Sie eigentlich beruflich? Ich bin arbeitsunfähig, schon seit Jahren. Die Nerven, wissen Sie. Okay, haben Sie das Fernrohr gesehen? Ja. Den Mond beobachtet er damit nicht. Naja, das denke ich mir doch auch. Aber solange sich keiner beschwert. Ich meine, ich fürchte mich nur, die Aufzeichnungen sind nicht besonders hilfreich. Was Jutta Quirin eingekauft hat, ob sie mal wieder auf einem Behindertenparkplatz stand, also das bringt uns dann wirklich nicht weiter. Außerdem hat er nicht immer was notiert. Für gestern Abend zum Beispiel, da gibt es keinen Eintrag. Wäre ja auch zu schön gewesen. Gentner? Becher hier. Dr. Becher. Ah, danke, dass Sie zurückrufen. Tut mir leid, ich bin in Berlin. Ich war gerade in einer Sitzung, deswegen konnte ich vorhin nicht. Das ist eine furchtbare Geschichte. Weiß man schon Näheres? Dazu kann ich im Moment nichts sagen. Seine sympathische Frau, dass ich sie nach Berlin holen wollte, das wissen Sie. Deswegen haben wir sie kontaktiert. Verstehe. Aber, also um es gleich zu sagen, einen politischen Hintergrund schließe ich aus. Ich meine, wenn man es auf mich abgesehen hätte, als Politiker steht man immer im Fadenkreuz. Aber Jutta... Oder gibt es irgendwelche Hinweise? Wie gesagt, die Ermittlungen laufen. Hören Sie, ich bin immer noch im Reichstag. Gleich ist ein Treffen des Parteivorstandes und danach... Trotzdem müssen wir mit Ihnen reden. Und zwar persönlich. Passen Sie auf. Ich fliege morgen früh direkt nach Saarbrücken. Dann treffen wir uns. Das bin ich Jutta schuldig und den Wählerinnen und Wählern natürlich auch. Assalamu alaikum, Rashid. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Du kommst selten in letzter Zeit. Ich weiß. Umso mehr freut es mich, dich zu sehen. Unsere Moschee steht dir immer offen, das weißt du. Ich wollte eigentlich einen Freund treffen, Ismail. Haben Sie ihn gesehen? Nein. Aber Allah kennt immer einen Weg, die Gläubigen in sein Haus zu führen. Es ist keine einfache Zeit, ich weiß. Wenn die Gedanken schwer werden, wird es auch das Herz. So ist es doch, nicht wahr? Ich lese viel. Noch immer den alten Goethe? Und Schiller. Den ganz besonders. Aber Rashid, denk daran. Allah will nicht, dass wir uns vergraben, dass wir alleine bleiben mit unserem Schmerz. Kennen Sie diesen Dr. Becher persönlich? Das ist doch so ein Rechtsaußen. Er würde es vermutlich wertkonservativ nennen. Ein Saluja-Urgestein, genau wie Sie. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen bei öffentlichen Veranstaltungen, in der Zeitung, ansonsten. Mit der Polizei hat er bislang nichts zu tun. Schon gar nicht mit der Mordkommission. Das kann sich ja noch ändern. Sie wissen doch, die Welt ist schlecht, wie Markus Jahrstein sagt. Bin ich hier richtig, bei Gentner und Packe? Was steht denn draußen an der Tür? Gentner und Packe. Ja, dann sind Sie hier richtig. Lassen Sie sich nicht veräppeln. Ich bin Amelie Gentner. Hallo. Tim Waller. Das ist er, unser neuer Kollege. Zumindest für die nächsten 3 Monate. Hi. Hi, Herr Waller. Einen Polizeianwärter hatten wir lange nicht mehr. Warum eigentlich nicht? Keine Ahnung. Vielleicht liegt es daran, dass Sie nicht gerade als Dream Team gelten. Sie dürfen nicht alles glauben, was auf dem Flur erzählt wird. Frau Gentner, was machen Sie da eigentlich? Ich werfe einen Blick in unseren Polizeicomputer. Ist ja interessant. Was? Markus Jahrstein. Ganz so unschuldig ist sein kleines Hobby offenbar nicht. Das war ein Missverständnis. Scheint aber ein sehr großes Missverständnis gewesen zu sein, wenn Frau Quirin sogar bei der Polizei war. Das stimmt. Er hat sicher eine Erklärung dafür. Es gibt halt Leute, die können es nicht ab, wenn man ihnen auf die Finger schaut. Der Zerbe zum Beispiel, 5. OG. Jede Woche stellt er seinen Müll zu früh raus. Dabei sagt die Hausordnung klipp und klar... Ist der Zerbe auch zur Polizei wegen Ihnen? Nein. Nein, im Gegenteil, ich habe ihn angezeigt. Seitdem redet er nicht mehr mit mir. Frau Quirin hat sich jedenfalls belästigt gefühlt, weil sie ständig von Ihnen beobachtet worden ist. Das ist nicht wahr. Fitnessstudio, Supermarkt, abends in der Altstadt. Manchmal ist sie mir über den Weg gelaufen, einfach so. Könnte doch sein. Saint-Louis ist ein Dorf. Die Grenze zum Stalking ist da sicher fließend. Stalking? Die Kollegen haben jedenfalls darauf hingewiesen, dass es so nicht geht. Sie können mir glauben, ich war genauso erstaunt wie Sie. Und warum haben Sie uns das vorher nicht erzählt? Weil es irrelevant ist für den Fall. Das müssen Sie schon uns überlassen. Sie haben recht. Ich war unprofessionell von mir. Wo waren Sie gestern Abend? Auf die Frage habe ich gewartet. Hier, zu Hause. Und nein, Zeugen gibt es keine. Aber ich sag's Ihnen, Sie verplempern Ihre Zeit. Reden Sie lieber mit diesem Rashid. Rashid Salah. Den hat Jutta nämlich öfter getroffen. Können Sie alles nachlesen in meinen Protokollen? Und ich sag Ihnen, der wollte was von ihr. Frau Jahrstein, wir haben mit Ihrem Bruder gesprochen. Ah ja? Er kam auf der Stelle vorbei. Markus ist ein alter Wichtigtuer. Das war schon immer, schon als Kind. Was haben wir uns gestritten? Im Grunde ist er ein armer Kerl. Früher wollte er mal zur Polizei. Sein großer Traum, aber daraus wurde natürlich nichts. Danke. Wieso natürlich? Was meinen Sie damit? Markus war nie besonders sportlich. Gute Noten hatte er auch keine und dann seine ganze Art. Für ihn gibt's nur Schwarz und Weiß. Und Schwarz, das sind alle anderen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie der einen Fall lösen will. Zum Glück hat er die Aufnahmeprüfung nicht geschafft. Wenigstens hat er es mal versucht. Mal? Serviette? Danke. Mehrfach. Und immer mit dem gleichen Ergebnis. Frau Jahrstein, ein gewisser Rashid Salah. Groß, Mitte 50, schütteres Haar. Ihr Bruder sagt, dass er hier verkehrt. Rashid? Was wollen Sie denn von ihm? Herr Salah, Sie sprechen sehr gut Deutsch. Ich habe in Leipzig studiert, aber das ist lange her. Noch vor dem Fall der Mauer, nehme ich an. Die schönste Zeit meines Lebens, wie man so sagt. Festgemauert in der Erde, Stediform aus Ton gebrannt. Ob ich alle meine Schüler in meinem Heimatland dafür begeistern konnte, weiß ich nicht. Ich habe es jedenfalls versucht. Sie sind Lehrer? Ich war es bis zu meiner Flucht. Jetzt gebe ich Deutschkurse für meine Landsleute hier. Und irgendwann haben Sie Jutta Quirin kennengelernt? Ja, ich kam einmal aus dem Marabu und ihr Wagen sprang nicht an. Da habe ich geholfen. Also vom Autos verstehe ich etwas. Danach haben Sie sich getroffen, ab und zu. Frau Quirin war neugierig, also wie mein Sohn und ich, also wie wir übers Mittelmeer unsere Flucht, verstehen Sie? Das hat sie interessiert, auch wie ich jetzt hier lebe in Saint-Louis. Und ich habe erzählt von Damaskus, dem Essen, der Kultur, den Bazaren, der Wüste. Waren Sie mit Frau Quirin liiert? Nein. Herr Salah, warum erzählen Sie das eigentlich alles mir? Sie haben mich gefragt. Nein, nicht ich, meine Kollegin. Aber Sie sehen nur mich dabei an. Natürlich war dieser Rashid hinter ihr her. Markus, Mann, hast du dir dir alles einbildest. Ich weiß nichts davon. Und selbst wenn, das ist kein Grund, ihn anzuschwärzen. Der Mann hat genug Probleme. Soll ich die Polizei deswegen anlügen? Stell dir vor, er hätte sie tatsächlich umgebracht. Wie stehe ich dann da? Das interessiert doch niemanden. Mich interessiert das. Lass die Leute in Ruhe. Keiner hat Lust, von dir beobachtet zu werden und dann aufzutauchen in deinen blöden Listen. Protokolle. Das sind Protokolle. Ich stehe da bestimmt auch drin. Aber ich sag dir, es geht dich einen Scheiß an, was ich mache. Okay. Okay, jetzt sage ich dir noch was. Dieser Kerl kann ziemlich unangenehm werden. Er hat Jutta sogar geschlagen. Markus. 100 pro. Sie hat zwar nicht darüber geredet, aber gegen eine Schranktür gelaufen ist die nicht. Die Polizei auf Socken. Kein alltägliches Bild. Ich muss zugeben, ich war noch nie in einer Moschee. Ich auch nicht. Warum sollten Sie auch? Vermutlich gehen Sie nicht einmal in Ihre eigene Kirche. Also, wir haben mal eine besichtigt. Ein Kumpel und ich, als wir zum Tauchen in der Türkei waren. Keine privaten Geschichten, bitte. Ich meine ja nur. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ich kenne Herrn Salah seit 1,5 Jahren, seit er in Deutschland ist. Als Imam habe ich ständig mit Geflüchteten zu tun. Auch Rashid war früher regelmäßig hier. Jetzt nicht mehr? Seltener. Aber er ist ein guter Mensch. Ehrlich, gewissenhaft. Einer, der sich an Regeln hält. An ihre. Und an die des Korans. Dabei hätte er allen Grund zu verzweifeln. Weil er die Heimat verlassen musste. Und weil er Menschen verloren hat, die er liebt. Es geht um sein Alibi. Rashid Salah sagt, er war gestern Abend hier. Er hätte am Gebet teilgenommen und danach... Tut mir leid, aber gestern war die Moschee geschlossen. Gibt er uns ein falsches Alibi? Glaubt er, wir überprüfen das nicht? Ja. Viele lügen die Polizei erstmal an. Das sollten Sie inzwischen gemerkt haben. Sagen Sie mal, die Mordkommission ist doch Ihre letzte Station vor der Abschlussprüfung. Schon eine Idee, wo Sie danach hinwollen? Nö, vielleicht zu Ihnen. Dazu müsste erstmal eine Stelle frei werden. Und das kann dauern. So viele alte Kollegen gibt's hier nämlich nicht. Da vorne muss es irgendwo sein. Die Hausnummer? 35. Wieder mal kein Parkplatz. Was machen Sie, wenn Rashid Salah nicht zu Hause ist? Keine Ahnung. Wie? Sie müssen doch einen Plan haben. Junger Mann, wir sind hier nicht auf der Polizeiakademie, wo man im Vorfeld alles akribisch... Herr Packe verlässt sich gerne auf seine Intuition. Ich glaube, vor dem Lieferwagen ist noch was frei. Da passen wir nicht rein. Na klar. Notfalls parke ich ein. Warum fahren Sie vorbei? Schauen Sie mal. Dort, vom Haus. Unser Hobbydetektiv. Was macht er da? Das sieht aus, als würde er auf jemanden warten. Ich bin Sabine. Hallo, Sabine. Ich wollte hören, wie es dir geht. Wegen der Polizei, meine ich. Ist alles okay? Ja, mach dir keine Sorgen. Das wird gerade noch fehlen, dass du auch in Schwierigkeiten kommst. Brauchst du irgendwas? Kann ich irgendwas für dich tun? Das ist lieb. Aber nein, mir geht's gut. Du kannst es ruhig sagen. Ich weiß doch, dass du enttäuscht bist. Ist halt ein Unterschied, ob man als Student herkommt oder als Geflüchteter. Ich bin übrigens gerade unterwegs zur Moschee. Ah, das ist schön. Hast du noch was gehört? Was meinst du? Von Ismail. Ah, er hat vorhin angerufen. Jetzt halten Sie doch endlich an. Das ist hier nicht erlaubt. Mensch, Packe, wir sind von der Polizei. Nee. Ich fahre um die Grünanlage und dann... Manchmal sind Sie ein richtiger Pedant. Das mit dem Einparken können Sie sich sparen. Rashid Salah kommt gerade aus dem Haus. Ich hab's gesehen. Konzentrieren Sie sich lieber auf den Verkehr. Ja. Und was macht er? Geht Richtung Innenstadt. Und Markus Jahrstein? Geht hinterher. Tut mir leid, dass ich einfach auftauche. Aber ich habe das Gefühl, es gibt sonst keinen, mit dem ich reden kann. Ich dachte, Rashid und du, ihr würdet... Er hat genug mit sich selbst zu tun. Da ist diese Wut. Die geht einfach nicht weg. Das verstehe ich. Seit 2 Jahren arbeite ich jetzt im Marabu. Syrer, Afghanen, Somalis. Alle kommen sie zu mir mit ihren Fluchtgeschichten. Ich halte das nicht mehr aus. Es ist gut, dass du ihnen zuhörst. Irgendjemand muss zuhören. Bloß, ich bin keine Sozialarbeiterin. Ich wollte, ja, Kaffee ausschenken, nett sein. Damit sie spüren, da kann ich hin, da ist jemand, der mich nimmt, wie ich bin. Aber ich hatte schon immer so eine Marketeershow, Welthungerhilfe, Katenorm, die Welt retten. Jetzt sind sie Flüchtlinge. Der pure Egoismus, nur damit ich mich besser fühle. Aber deswegen bist du nicht gekommen. Nein. Du weißt, auch ich kann zuhören. Sehr gut sogar. Mir ist das nicht recht. Was ist denn schon dabei? Tim wollte das unbedingt, also soll er es machen. Ja, aber der hat doch überhaupt keine Erfahrung. Dann wird's Zeit, dass er welche bekommt. Außerdem ist es keine Geheimdienstoperation. Er geht den beiden bloß nach. Ja, auch dabei kann man eine Menge Fehler machen. Der Junge meldet sich bestimmt gleich. Sie werden sehen, es ist alles in Ordnung. Ah, ja. Sie können ihn nicht leiden, was? Ach, der ist mir einfach zu forsch. Sie meinen, es fehlt ihm an der nötigen Zurückhaltung in Gegenwart nicht mehr ganz so junger Kollegen. Ach, hören Sie doch auf, damit hat das doch nichts zu tun. Sind Sie sicher? Es geht genau um diese Erfahrung. Um das Wissen, das wir Älteren mitbringen. So. Manchmal habe ich das Gefühl, das bedeutet überhaupt nichts mehr. Zugegeben, er ist vielleicht ein bisschen vorlaut. Aber Sie waren früher bestimmt genauso. Im Gegenteil. Ich habe erst mal die Klappe gehalten, habe zugehört. Nur so kann man was lernen. Junge Leute probieren sich halt gerne aus. Okay. Wir sind jetzt am großen Markt. Genauer gesagt in der Seitenstraße. Rashid Salah ist hier in eine Shisha-Bar gegangen. Und Markus Jahrstein? Der wartet. Genau wie ich. Wie? Sie stehen da einfach so rum? Nee, gegenüber ist ein Sexshop. Da bin ich rein. Sie glauben gar nicht, was es hier alles gibt. Ich hoffe, Sie halten sich zurück. Als Spieß geht das nämlich nicht durch. Entschuldigung, die Shisha-Bar kenne ich übrigens. Die steht unter Beobachtung. Beobachtung? Inwiefern? Ein Freund von mir ist beim Verfassungsschutz. Der hat mir das mal erzählt, dass dort gewisse Leute ein- und ausgehen. Islamisten, Salafisten, was weiß ich. Ist wohl so eine Art Treffpunkt. Na, hören Sie mal, sind geheime Informationen. Wie kommt der dazu, Ihnen... Herr Paquet, ich verrate es ja nur Ihnen. Ja, und allen, die gerade in Ihrer Nähe stehen. Hier ist keiner um die Uhrzeit. Außerdem habe ich die Hand vom Mund. Hört man das nicht? Oh, ich glaube, es geht weiter. Die Zielperson hat das Lokal verlassen. Die Zielperson. Dann lernen die halt so. Geht wieder Richtung Großer Markt. Markus Jahrstein folgt. Ich mache mich dann wieder auf die Socken. Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Kann dir doch egal sein. Sie laufen mir nach schon die ganze Zeit. Zu viel Shisha geraucht, was? Ich habe niemandem etwas getan. Ich mache einen Spaziergang. Das ist ein freies Land. Hier darf jeder hin, wo er will. Sogar zurück nach Syrien, wo er hingehört. Rassist! Da los! Was soll das? Hey, Finger weg! Hey! Hilfe! Polizei! Lassen Sie den Mann los! Der ist wahnsinnig! Beide umdrehen. Na los, Hände an die Wand. Sie verstehen das völlig falsch. Ich weiß nicht, was dieser Mann, was der von mir will. Na los, machen Sie schon, drehen Sie sich um. Oder muss ich nachhelfen? Na toll, das haben wir jetzt davon. Okay. Ich wollte nur Bescheid geben. Ich hätte hier 2 Festnahmen. Sie haben was? Sehr verehrte Damen und Herren, ich habe zu dieser kleinen Pressekonferenz geladen, um meiner Trauer und Bestürzung Ausdruck zu verleihen. Der Tod meiner Mitarbeiterin Jutta Quirin stellt für uns alle einen schrecklichen Verlust dar. Wie genau die Tat stattgefunden hat und vor allem, wer sie begangen hat, darüber will ich an dieser Stelle nicht spekulieren. Dennoch dürfen wir alle nicht schweigen. Im Gegenteil. Ich weiß, die Statistik spricht eine andere Sprache. Die Zahl schwerer Delikte geht zurück. Aber meine Damen und Herren, Sicherheit ist auch eine Frage des Gefühls. Sprechen Sie einmal mit den Menschen auf der Straße. Sie werden feststellen, die meisten von ihnen haben Angst. Dieser Zustand ist auch ein Versagen der Politik. Als Mitglied des Deutschen Bundestags bin ich mir dieser Verantwortung bewusst. So hoffe ich nicht nur, dass dieses Verbrechen schnell aufgeklärt wird. Ich hoffe auch, dass der Täter nicht erneut aus den Reihen jener Menschen kommt, die wir aus falsch verstandener Nächstenliebe scharenweise in unser Land lassen. Ich habe diese Frau nicht umgebracht. Und was soll das mit dem falschen Alibi? Ich hatte Angst. Da, wo ich herkomme, sind wir gewöhnt, Angst zu haben vor der Polizei. Herr Salah, Ihnen ist hoffentlich klar, dass Sie hier die Wahrheit sagen müssen. Wer lügt, macht sich verdächtig, verstehen Sie? Ich war zu Hause den ganzen Abend. Allein? Ja. Ich habe gelesen. In der italienischen Reise. Goethe. Haben Sie in dieser Zeit mit jemandem telefoniert? Hat Sie vielleicht jemand gesehen? Am Fenster oder als Sie den Müll rausgebracht haben? Mist. Ja? Ich habe diese Frau. Ich kann jetzt nicht. Ich beobachte hier gerade ein Verhör. Ich war zu Hause. Einwegscheibe. Den ganzen Abend. Ja. Okay, ich rufe zurück. Nochmal zu Ihrem Sohn. Bashir ist also vor einem halben Jahr zurück nach Syrien. Unseren Unterlagen nach hatte er in Saloui einige Probleme. Diebstahl, Körperverletzung, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. War das der eigentliche Grund für seine Ausreise? Das meiste davon war in der Anfangszeit, im Flüchtlingsheim. Allerdings hatte er sich hier auch später nie richtig zu Hause gefühlt. Nein, das war nicht der Grund. Er wollte helfen, unser Land befreien. Bashir war ein guter Junge. Jetzt ist er tot. Welcher Seite hat er sich angeschlossen? Darüber möchte ich nicht sprechen. Der Mann aus der Shisha-Bar. Ismail. Er war auch in Syrien. Zusammen mit meinem Sohn. Was wollten Sie von ihm? Darüber möchte ich nicht sprechen. Wir aber. Und sehen Sie mich gefälligst an, wenn ich mit Ihnen rede. Ismail war also ebenfalls in Syrien. Haben Sie ein bisschen geplaudert über den bewaffneten Kampf? Sich ausgetauscht? Um in Syrien einzugreifen, sind Sie ja leider zu alt. Aber es gibt bekanntlich andere Möglichkeiten. Man kann den Terror nach Europa bringen. Hat Jutta Querin mitbekommen, dass Sie sich mit diesem Ismail treffen? Hat sie Sie deswegen zur Rede gestellt? So lange, bis Sie die Nerven verloren haben. So, in alkoholfreies. Und noch eine Rote mit Pommes, gell? Ja, genau. Und für die Frau Kommissarin. Danke, ich habe keinen Hunger. Ah, nichts zu trinken? Nein, danke. Danke. Kommen Sie, wir stellen uns rüber an den Stehtisch. Sie sind ja ganz schön hochgegangen. Frau muss sich nicht alles gefallen lassen, auch wenn es nicht immer was bringt. Wir haben uns übrigens erkundigt. Dieser Ismail ist tatsächlich als Gefährder eingestuft. Sag ich doch. Sie sind ja offenbar ziemlich gut vernetzt hier im Saarland. Allerdings, der Kumpel beim Verfassungsschuss, der war mit mir im Kindergarten. Von wo stammen Sie? Hier aus der Nähe, Saarwellingen. Oh, das ist aber sehr nah. Keine Lust auf die große, weite Welt? Ach, Sie wissen doch, wie das ist. Die Familie, die Freundin. Der Saarländer ist halt gern daheim. Hallo, Frau Gentner. Der hat mir gerade noch gefehlt. Ich wusste, mit dem Kerl ist was faul. Und zwar oberfaul. Jutta, also Frau Quirin, die hat nämlich so Andeutungen gemacht, dass ihr muslimischer Bekannter, dass der alles ablehnt. Unsere Kultur, unsere Lebensweise. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Mann hat in Leipzig studiert und liest Schiller. Trotzdem können die sich fühlen wie im Heiligen Krieg. Hallo? Ja, hier, Dr. Becher. Ah, Dr. Becher. Schön, dass Sie sich auch endlich melden. Ich weiß, Sie haben einen Anruf früher erwartet, aber als Politiker muss ich Prioritäten setzen. Auf so einer Pressekonferenz lassen sich ja auch viel besser Mutmaßungen anstellen über die Hintergründe der Tat. Höre ich da eine leise Kritik? Ich weiß nur, was der Kellner mir erzählt hat. Der fand Ihre Ausführungen übrigens ein bisschen übereilt. Oder verfügen Sie über Informationen, die wir nicht haben? Übereilt. Wie würden Sie es denn nennen? Menschlich. Indem Sie die Ängste der Leute schüren? Indem ich ausspreche, was Sie denken. Was ich denke, wissen Sie nicht. Aber, also um Ihre Frage zu beantworten. Das ist eines der ganz großen Probleme unserer Zeit. Alles, was wir sagen dürfen, muss weichgespült sein. Politisch korrekt. Keiner will auch dem anderen mehr wehtun. Aber manchmal muss man das. Gute Politik ist eine Politik des Ausgleichs. Heißt es nicht so? Für mich ist es eine Politik der Wahrheit. Und die Gefühle der Menschen sind wahr. Oder sagen wir besser, real. Genau wie irgendwelche Fakten. Nur, dass diese Gefühle niemand respektiert. Ich glaube, da irren Sie sich. Ihre Mitarbeiterin hat sich öfter mit einem Geflüchteten getroffen. Überrascht Sie das eigentlich nicht? Warum? Wegen unserer politischen Haltung? Im Gegenteil. Wie ich Jutta kenne, hat sie den Kontakt gerade deswegen gesucht, weil sie gemerkt hat, dass mit dem Mann was nicht stimmt. Wollen Sie wirklich nichts trinken? Nein. Ey, was ist denn bei Ihnen? Ich kann es immer noch nicht fassen. Rashid Salah bleibt auf freiem Fuß. Soll das ein Witz sein? Wir haben nichts gegen ihn in der Hand. Deswegen würde ich mich an Ihrer Stelle etwas zurückhalten, was private Recherchen angeht. Das haben Ihnen meine Kollegen ja auch schon gesagt. Ihre Kollegen? Ich weiß, was die von mir denken, aber der Mann war hinter Jutta her, auch wenn er das bestreitet. Er hat sie geschlagen, trifft sich mit diesem Salafisten. Ohne mich wüssten Sie das nicht. Sie sollen sich nicht in Schwierigkeiten bringen. Das ist alles. Ihre Kollegen haben nur Angst, dass ich was ermittle und es dann wieder heißt, warum kriegt er das raus und nicht ihr? So wie bei der Shisha-Bar. Wissen Sie, ich kann verstehen, dass einen das wurmt. Wenn man nicht mitmachen darf, man will ja was tun für dieses Land, für die Gemeinschaft. Ging mir jedenfalls so. Deswegen habe ich mich beworben, genau wie Sie. Und was war? Beim ersten Mal habe ich die Sportprüfung nicht bestanden, dann Psychotest. Ich hing ganz schön durch, kann ich Ihnen sagen. Mit dem Unterschied, Sie haben es am Ende geschafft. Was soll's, ich muss weiter, aber wenn Sie Lust haben, begleiten Sie mich doch ein Stück. Was machen Sie denn hier? Wollen wir mal ein bisschen umsehen. Wie läuft's denn hier so in Ihrem multikulturellen Projekt? Jemand wie Sie wird hier nicht bedient. Sind Sie nicht eigentlich gegen Diskriminierung? Es gibt Ausnahmen. Ja, also ich weiß, dass Sie mich nie leiden können. Leute wie Sie können mich nie leiden. Wundert Sie das? Nein, aber Leute wie Sie zählen nicht. Ach, so wie diejenigen, die Sie zurückschicken in den Krieg? Ja. Wer soll diese Länder denn sonst wieder aufbauen? Sie? Ich? Junge Männer und Frauen aus Europa im Rahmen humanitärer Projekte? Das sollen die mal schön selber machen. Dann haben die eine wunderbare Aufgabe und dann kehrt auch wieder Ruhe ein. Faschist. Ah ja, das sind solche Begriffe. Wissen Sie, was mich am meisten ankotzt? Sie machen einmal den Mund auf und sind sofort überall präsent. Die Geflüchteten haben diese Chance nicht. Das ist doch Unsinn. Die liberale Presse reißt sich um diese Einzelschicksale. Die sozialen Medien, alles ist doch voll davon. Wenn ich zu Wort komme, das bin auch ich. Ja, lassen wir das. Warum ich eigentlich hier bin? Wir haben nachher draußen eine kleine Mahnwache. Sind Sie bitte so nett und machen so lange die Musik aus? Ja, vielen Dank. Was ist denn? Ich habe noch jemanden mitgebracht. Er ist von der Polizei. Die Polizei im Schulterschluss Moment. Mit der Bevölkerung, das ist schön. Also, ich hatte eigentlich nicht vor, hier... Junge Mann, Sie brauchen sich nicht zu verstecken. Was unserem Land fehlt, ist gesellschaftliches Engagement. Flagge zeigen. Also, was sollen wir machen? Vorne muss abgesperrt werden. Und dann die Umrisse, wie Jutta gelegen hat. Die bitte nochmal nachziehen. Kreide ist da. Jutta Quirin soll Rashid Salah ausspioniert haben. Aus Sorge um Deutschland. Das legt dieser Dr. Becher sich doch zurecht. Wahrscheinlich hat ihr der Mann leid getan oder sie hat ihn gemocht oder sogar mehr als das. Wer weiß. Gefühle halten sich nicht an ideologische Grenzen. Stimmt. Ich hatte mal was mit einem Frutarier, falls Ihnen das was sagt. Übrigens, dieser Ismail... hatte angeblich Informationen über Bashir Salah. Wie es dem Jungen in Syrien ergangen ist, wie er ums Leben kam. Und deswegen hat sein Vater sich mit ihm getroffen. Er hat uns schon mal angelogen. Vergessen Sie das nicht. Okay. Ich bin's, Tim. Ich wollte nur Bescheid geben. Es dauert noch eine Weile. Da sind Sie immer noch an der Imbissbude. Mit diesem Markus Jahrstein. Lassen Sie sich bloß nicht vollquatschen von ihm an. Nee, wir sind jetzt dort, wo Jutta Quirin ermordet worden ist. Wieso das denn? Veranstaltet hier eine Mahnwache. Da helfe ich ein bisschen. Sie tun was? Die Dame? Auch ein Flyer? Für die konsequente Abschiebung ausländischer Straftäter. Nehmen Sie nur. Danke. Sagen Sie mal, machen Sie eigentlich auch richtig Politik? In irgendwelchen Gremien oder so? Politik? Da will ich nichts mit zu tun haben. Alles Lug und Trug. Dr. Becher ist der Einzige, auf den man sich verlassen kann. Und eine faszinierende Persönlichkeit, wie der so redet. Nicht wahr? Er hat eine unglaubliche Energie. Ja. Dass der schon wieder im Ring steht nach einem derartigen Schicksalsschlag, das macht ihm so leicht keiner nach. Eine Mitarbeiterin zu verlieren und dann auf diese Weise. Mitarbeiterin? So kann man es natürlich auch nennen. Sie meinen, die beiden waren ein... Nicht offiziell. Und sie haben alles dran gesetzt, um es geheim zu halten. Aber jemandem wie mir entgeht sowas natürlich nicht. Sie wissen doch, wie das ist. Man ist sich sympathisch, arbeitet zusammen. Da passiert sowas nun mal. Aber Jutta hier in Saarlouis, auf Dauer war das einfach keine Lösung. Deswegen wollte ich sie in mein Berliner Büro holen. Ja, es war falsch, Ihnen das nicht zu sagen. Nicht Ihr einziger Fehler. Inwiefern? Flug Berlin-Saarbrücken. Sie sind am Tag des Mordes angereist und am nächsten wieder zurück. Ist Ihnen klar, was das bedeutet? Ich hatte Termine mit einigen Wirtschaftsvertretern. Sowas kommt vor in meinem Beruf. Wer hat daran teilgenommen? Zu welchem Zweck? Namen, Telefonnummern? Herr Dr. Becher, Sie gehören damit zum Kreis der Verdächtigen. Wenn das bekannt wird, können Sie einpacken. Jutta und ich, wir haben das öfter so gemacht, dass ich für eine Nacht herkam, also heimlich, ich bin verheiratet, wenn Sie wissen. Und an dem besagten Abend? Nichts. Jutta wollte mich abholen am Flughafen, aber sie war nicht da. Ans Telefon ist sie auch nicht, also habe ich mir einen Mietwagen genommen und bin zu ihr. Aber da war auch keiner. Ich bin auch völlig runter mit den Nerven. Sie können mir das glauben. Ich meine, ich muss doch an ihr vorbeigelaufen sein, auf dem Parkplatz. Daran darf ich überhaupt nicht denken. Bashir hat nie einen richtigen Platz gehabt im Leben. Einen Ort, wo er hingehört, wo er sich wohlgefühlt hat. Aber so ist das wohl, wenn man im Krieg aufwächst, in einem zerstörten Land. Ach, lass uns nicht davon sprechen. Ich habe ihn angefleht. Hör auf mit diesen Sachen. Mach deinen Schulabschluss. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber das war wohl nicht seins. Ja, du bist ganz anders. Zielstrebig, hilfsbereit. Auf dich kann man sich verlassen. Das hat ihm gut gefallen. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass es ihn nervt. Auch, dass du mal mit uns in der Moschee warst, am Tag der offenen Tür. Ich dachte, wenn er merkt, dass ich mich dafür interessiere, für sein Leben, dass ihm das was gibt. Er war so verzweifelt. Niemand will euch hier. Nur das schlechte Gewissen hält die Leute davon ab, euch alle zum Teufel zu jagen. Das hat er gespürt. Ich weiß, es war nicht korrekt, die beiden einfach zu verhaften. Und das mit der Mahnwache, auch grenzwertig. Warum haben Sie nicht vorher gefragt? Bei der Festnahme, da musste alles so schnell gehen. Und was die Mahnwache betrifft, ich hatte ehrlich gesagt keine Lust. Also was macht sich nicht gut in Ihrer Beurteilung. Und außerdem habe ich gefragt. Gefragt und gefragt und gefragt, die ganze Ausbildung lang. Weil ich verstehen will, wie die älteren Kollegen vorgehen. Aber egal, wo ich bin, immer heißt es, oh, das kann man nicht erklären, das ist Intuition, Erfahrung. Also habe ich es aufgegeben. Sie können ja mir auch mal eine Frage stellen. Ich? Ihnen eine Frage stellen? Was soll ich denn fragen? Ja, aber hallo. Die Welt ändert sich in einem Wahnsinnstempo. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie noch überall mitkommen. Passen Sie mal auf. Das mag ja alles sein. Aber ich bin für Sie verantwortlich. Ja? Verstehen Sie? Und ich will nicht, dass Ihnen was passiert. Ach ja, das weiß ich. Und ich weiß genau, wie man sich fühlt als junger Kollege. Glauben Sie, ich habe es vergessen? Ich verstehe Ihre Ungeduld, aber es muss im Rahmen bleiben, okay? Also gut. Keine Alleingänge mehr, versprochen. Aber immerhin, dadurch sind wir jetzt einen großen Schritt weiter, hat Amelie gesagt. Amelie? Ja, Frau Gentner. Ah. Sie nennen meine Kollegin beim Vornamen. Wir duzen uns sogar. Musik Und deshalb habe ich diesen Ort ganz bewusst gewählt. Diese Stelle, an der meine geschätzte Mitarbeiterin, unsere liebe Freundin, Kollegin, unsere Mitbürgerin Jutta Quirin den Tod gefunden hat. Ein Ort, der über die Tragik des Geschehens hinaus symbolische Bedeutung hat. Genau wie diese Musik, die wir im Hintergrund hören. Ja. Auch sie ist ein Indiz für die Problematik, die diese schreckliche Tat offenbart. In einem Augenblick, in dem wir uns versammelt haben, um der Verstorbenen zu gedenken, werden Sie und ich, werden wir alle Zeugen einer Dreistigkeit, die allein darauf abzielt, unsere Gefühle zu verletzen und die zeigt, in welchem Ausmaß unsere Großzügigkeit missbraucht wird. Dennoch, liebe Freunde, bleiben wir standhaft und gedenken wir mit einer Minute des Schweigens, das umso beharrlicher sein wird, je stärker man versucht, es zu übertönen. Ja! Je länger ich in Deutschland bin, desto mehr lebe ich nach unseren Regeln. Merkwürdig, nicht wahr? Die Tradition gibt den Menschen Halt. Das war schon immer so. Männer und Frauen zum Beispiel, wie sie hier miteinander sprechen. Ich kann mir keine Vorschriften machen lassen von einer Frau. Du hast recht, daran muss man sich gewöhnen. Aber ist es wirklich das, was dich bedrückt? Allah hat gesagt, geh in mein Haus und bete. Hier bin ich. Er spricht also wieder mit dir. Eine seltsame Frage für einen Imam. Wieso? Weil er nie aufhört damit. Allah kennt deine Gedanken. Er sorgt sich um dich. Deswegen führt er dich hierher. Hat das mit Bashir zu tun? Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Bleiben Sie stark! Darf ich noch was sagen? Natürlich. Jeder kann seine Trauer äußern. Ich habe Ihre Arbeit genau verfolgt. Was will die denn jetzt? Sehr genau sogar. Als innenpolitischer Sprecher Ihrer Partei beziehen Sie ja oft genug Stellung. Zur Schließung der Grenzen, Zurückführung aller Geflüchteten in ihre Heimatländer, ungeachtet der dortigen Situation. Haben Sie eine Ahnung, wie verzweifelt diese Menschen sind? Wie sehr sie auf ein neues Leben hoffen hier bei uns? Wer würde sich nicht gerne ins gemachte Nest setzen? Unser Staat tut ja auch alles dafür, dass es diesen Leuten hier gefällt. Einige lassen sich sogar mit ihnen ein. Als ob es keine deutschen Frauen und Männer gäbe. Der hat eine Waffe! Sind Sie wahnsinnig? Legen Sie die Pistole weg. Meine Damen und Herren, ich weiß, manche von Ihnen sind hier, weil sie trauern. Aber die meisten haben Jutta Quirin doch überhaupt nicht gekannt. Denen geht's nur um Politik, um Stimmungsmache. Genau wie diesem Herrn hier. Dabei ist er ein Mörder. Das ist doch lächerlich. Seine Waffe ist das Wort, das Gesetz, irgendeine Verwaltungsvorschrift. Damit werden die Geflüchteten zurück in den Tod getrieben. Jetzt haben sie Angst, was? So wie ihr Dr. Becher. Wie Bashir Angst gehabt hat. In Syrien. Auf der Flucht. Und dann hier in Saarlouis. Angst. Und das ist gut so. Weil sie alle sind mitverantwortlich dafür, dass Bashir nicht mehr lebt. Jeder einzelne von ihnen. Für sie war er nämlich nur ein Problem. Einer, der stört. So wie alle Migranten stören. Aber diese Menschen sind nun mal hier. Frau Jagdstein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Frau Jagdstein, bleiben Sie ruhig. Ihr Freund Rashid macht sich große Sorgen um Sie. Und deswegen hat er mit dem Imam gesprochen. Und er mit uns. Sie machen sich unglücklich. Das bin ich schon lange. Sie wollen doch ein Zeichen setzen. Okay, das haben Sie erreicht. Und morgen steht es in allen Zeitungen. Und nun lassen Sie es aber gut sein. Wenn Sie Dr. Becher töten, dann ist es nur der Mord, über den berichtet wird. Das wollen Sie doch nicht. Oder? Sie sollen stehen bleiben! Hat Bashir die Waffe bei Ihnen zurückgelassen? Zusammen mit allem anderen, von dem sein Vater nichts wissen durfte? Frau Jahrstein, wir wissen, was Sie durchmachen. Sie hatten sich in Bashir verliebt, wollten ihm helfen, aber das hat nicht geklappt. Auch ich wäre fertig an Ihrer Stelle. Hören Sie auf. Hätte Schuldgefühle. Hören Sie auf. Ich würde mich fragen, habe ich wirklich alles getan? Aufhören. Hätte ich vielleicht noch mehr versuchen können. Hören Sie auf! Und jetzt stehen Sie da und erinnern sich an sein Gesicht. Sein Lachen. Seine Augen. Das ist nicht mehr. An den letzten Kuss. Das ist einfach nicht fair. So, Rode ohne Weiße und für unseren Herrn Kommissar, wie sonst auch? Sehen Sie, das gefällt mir hier. Es ist kein Drei-Sterne-Lokal, aber man wird zuvorkommend bedient. Ich bin übrigens begeistert. Ein Mord, ein Attentatsversuch und alles in der ersten Woche. Bei euch ist echt was los. Mit dem Mord an Jutta Quirin sind wir trotzdem keinen Schritt weiter. Oder? Herr Packe, Sie gucken wieder so. Wie guckt er denn? Als hätte er eine Idee. Ah, die berühmte Intuition. So, schon mal etwas gehe der Durst. Dankeschön. Danke. Danke. Mir ist tatsächlich was aufgefallen. Ich hab's gewusst. Diese Aufzeichnungen von Markus Jahrstein, ja? Er beobachtet seine Umgebung auf Schritt und Tritt, notiert jeden Mist und ausgerechnet den Mord. Den kriegt er nicht mit. Tja, man kann halt nicht überall sein. Oder dass Jutta Quirin geschlagen worden ist. Das fehlt ebenfalls. Na, vielleicht hat er es vergessen, es aufzuschreiben. Oder denken Sie, es stimmt gar nicht? Ja, das kann ich im Moment nicht sagen. Mir geht's um was anderes. Diese Aufzeichnungen sind absolut unpersönlich. Ich meine, was denkt er über die Vorkommnisse, die er notiert? Was hält er davon? Wie fühlt er sich dabei, andere zu beobachten? Er selbst kommt überhaupt nicht darin vor. Sie meinen, das passt nicht zu einem, der ansonsten so genau Buch führt? Deswegen frage ich mich, führt er eigentlich auch eine Akte über sich selbst? Ich sage Ihnen nochmal, Sie haben kein Recht. Da irren Sie sich, Herr Jahrstein. Genauso wie Sie sich in Bezug auf Frau Quirin geirrt haben. Wenn sich jemand falsch verhält, gehe ich dem nach. Frau Quirin hatte allenfalls losen Kontakt mit einem Geflüchteten. Mehr nicht. Wehret den Anfängen, kann ich da nur sagen. Ja. Ihren privaten Aufzeichnungen, Ihrem Tagebuch oder wie Sie das nennen, ist zu entnehmen, dass Sie das ziemlich aufgeregt hat, dieses Treffen von Jutta Quirin mit Rashid Salah. Dass Sie nachts wach gelegen haben. Deswegen. Für was ich mich hier alles rechtfertigen muss, das ist unerhört. Sie haben sich zum Beispiel gefragt, ob Dr. Becher informiert werden muss. Ihr, Dr. Becher, an dem Ihnen so viel liegt. Hast du Ihnen das erzählt? Ich halte keine Informationen zurück, die relevant sind für den Fall. Genau wie Jutta. Erst tut sie, als könnte man sich auf sie verlassen und dann... Natürlich haben sie versucht, mit ihr darüber zu reden. Über diese Bekanntschaft. Aber Frau Quirin hat sie abblitzen lassen. Auch am Abend ihrer Ermordung? Das stimmt nicht. Wollen Sie behaupten, Sie hätten gelogen? In Ihrem eigenen Tagebuch? Hier. Lesen Sie. Das ist doch albern. Machen Sie schon. 21 Uhr. Jutta auf dem Parkplatz. Belädt ihren Wagen mit Infomaterial für die Aktion in der Fußgängerzone. Ich gehe nach unten, aber sie ignoriert mich, will mich nicht dabei haben, auch morgen nicht, obwohl wir das normalerweise zusammen machen. Kurzes Gespräch über den Araber, den Umzug nach Berlin, Jutta wieder sehr gereizt. Was hat sie denn gesagt? Dass Sie ihr auf die Nerven gehen mit Ihrer Blockwart-Mentalität? Was ist denn das für ein Vokabular? Lesen Sie weiter. Na los! 21.15 Uhr, zurück in der Wohnung, die Hände gewaschen, gefroren. Sie haben was übersprungen. Ja, es war ein Tagtraum, mehr nicht. Geben Sie her. Für Sie bin ich ein Spinner, eine Nervensäge, aber eine Bewegung braucht solche Idioten, sagt sie. Fußvolk. Dr. Becher wäre der gleichen Meinung, aber... Wenn ich ihr weiter nachstelle, sorgt sie dafür, dass er mich aus der Partei wirft. Und ein paar Zeilen später. Ich mache die Augen zu, sehe sie da liegen, zusammengekrümmt. Blut. Überall. Blut. Ein Tagtraum, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Die Metallstange, mit der Jutta Quirin erschlagen worden ist, gehört zu dem Infostand. Ich sehe das genau vor mir. Sie dringen sich mal wieder auf, um beim Einladen zu helfen. Es kommt zum Streit, Sie verlieren die Nerven. Wahrscheinlich hatten Sie das Teil gerade in der Hand. Also wenn Sie irgendwelche Beweise haben, ja, dann nehmen Sie mich fest. Ansonsten... Sie haben tatsächlich Glück. Fingerabdrücke, Fehlanzeige. Sieht aus, als wäre die Tatwaffe abgewischt worden. Außerdem hat es in der Nacht geregnet, aber warten wir ab, was die weitere Untersuchung ergibt. Ich hab Jutta nicht erschlagen. Stimmt. Sie haben sich ja alles nur vorgestellt. Die Enttäuschung, die Demütigung, das muss schließlich irgendwo hin. Die Wut. Also ab damit in die Fantasie. Blöd nur, dass Ihnen das nicht wirklich weiterhilft. Was meinen Sie? Ihnen geht's doch um was ganz anderes. Sie wollen, dass man Sie ernst nimmt. Dass man Ihr Engagement würdigt. Dabei wissen Sie genauso gut wie ich, was Ihre Nachbarn von Ihnen halten. Von Ihrer Schwester ganz zu schweigen. Ist mir scheißegal, was die denken. Ich mach mein Ding, ob es denen passt oder nicht. Machen Sie sich doch nichts vor. Sowas arbeitet in einem. Dieses Gefühl, nicht erwünscht zu sein, das frisst einen doch auf. Und dann kommt diese Frau und sagt Ihnen das alles nochmal auf den Kopf zu. Dass Sie ein Spinner sind, eine Nervensäge. Deswegen hat sie auch nichts von Ihnen gewollt. Was reden Sie denn da? Nun tun Sie mal nicht so. Eine attraktive Person, charmant, politisch auf der gleichen Wellenlänge. Geben Sie es doch zu. Die Frau hat Ihnen gefallen. In Ihrem Tagebuch lassen Sie sich darüber jedenfalls aus. Mein Privatleben geht niemandem was an. Sowas nennt man halt Pech. Sie haben ein Auge auf Jutta Quirin geworfen und die Angebetete geht mit Dr. Becher ins Bett. Ihrem Dr. Becher. Also mich würde sowas ganz schön wurmen. Ich komme gut allein zurecht. Frauen machen das Leben nur kompliziert. Trotzdem kann man sich danach sehnen. Und das tun sie. Aber bei Jutta ist nun mal nichts zu holen. Und dann hat sie auch noch die Frechheit, ihnen zu drohen. Sie will sie aus der Partei werfen lassen. Dabei ist das ihr Ein und Alles. Was wissen Sie denn schon? Hm? Sie mit Ihrem Dienstausweis und Ihrer lächerlichen Pistole. Was sind Sie denn ohne mich? Ohne die Bürger? Wenn Leute wie ich nicht aufpassen, dann geht's doch drunter und drüber. Aber das wollen Sie nicht hören. Weil Sie glauben, ich bin der letzte Dreck. Abschaum. Eine Laus, die man zertreten muss. Jutta Quirin hat es jedenfalls geglaubt. Und hat keinen Hehl daraus gemacht, wenn sie mit Ihnen geredet hat. So von oben herab. Aber so ist das halt, wenn man nicht mitspielen darf. Respekt. Ja? Einfach nur ein bisschen Respekt. Mehr habe ich doch gar nicht gewollt. Respekt. Von Erhard Schmid. Die Rollen und ihre Darsteller: Amelie Gentner, Brigitte Uhrhausen, Michel Packe, André Jung, Tim Waller, Markus J. Bachmann, Markus Jahrstein, Gabor Biedermann, Sabine Jahrstein, Svenja Wasser, Rashid Salah, Hussam Shahadat, Imam, David Vormweg, Dr. Becher, Felix Förtler, Bedienung, Katja Ruppenthal. Und mit den Stimmen von Gilbert Braconnier, Alexander Braun, Konstantin Myrokes, Vera Passi, Carmen Marie Zenz. Technische Realisation: Matthias Fischenich und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz: Luise Weigert. Dramaturgie: Annette Kürmeier. Musik: Stefan Scheib. Regie: Matthias Kapohl. Produktion: Saarländischer Rundfunk 2021 für den ARD-Radio-Tatort.